Wir senden heute aus dem Hörspielarchiv ein Werk von Wolfgang Weyrauch, das im Jahre 1955 entstand. Es geht von einem Ereignis aus, das damals in der ganzen Welt Aufsehen und Mitleid erregte. Eine Gruppe japanischer Fischer gerät bei ihrer Arbeit in die Sperrzone eines amerikanischen Atombombenversuchs. Selbst verwundet, entstellt und für immer geschädigt, verseuchten sie unwissend mit der heimgebrachten Fischbeute das ganze Dorf. Die Überlebenden, die von ihrer Umwelt wie Aussätzige gemieden wurden, verkrochen sich in die Berge, um dort zu sterben. Die wahre Geschichte bildet für den Autor den Anlass zu einem vielschichtigen Gleichnis von der Gefährdung des Menschen durch den Menschen selbst. Heinz Schwitzke hebt in seinem Hörspielbuch dieses Werk von Wolfgang Weyrauch besonders hervor. Ich kenne keine ergreifendere und wahrhaftigere Darstellung atomarer Zerstörung, die so sehr darauf verzichtet, mit Gräuelvorstellungen zu wirken, die so überzeugend in Sprache übersetzt. Hören Sie nun die japanischen Fischer von Wolfgang Weyrauch. Hören Sie das? Sie hören es nicht. Sie können es nicht hören. Ich grabe mein Grab. Aber ich habe keine Schaufel, mit der ich es ausheben könnte. Ich grabe es mit den Händen. Komm, Nachbar, mach mit, ich komme. Ich auch. Keiner darf fehlen. Morgen Nacht, fremd Feuer. Das Wetter ist schlecht. Niemand sieht uns. Niemand darf wissen, dass wir unser Dorf verlassen. Ja, das haben Sie gehört. Sie haben die Stimmen der Einwohner meines Dorfes gehört. Die Männer, Frauen und Kinder haben geflüstert. Was haben Sie geflüstert? Komm, Nachbar, mach mit, ich komme. Ich auch. Keiner darf fehlen. Wir fürchten uns nicht vor dem Feuer. Wer zusammengelebt hat, stirbt auch zusammen. Morgen Nacht, dann ist Neumond. Das Wetter ist schlecht. Niemand sieht uns. Niemand darf wissen, dass wir unser Dorf verlassen. Nachdem wir ausgemacht hatten, alles, was wir liebten, im Stich zu lassen, verabschiedeten wir uns in der nächsten Nacht von unserem Dorf. Leb wohl, mein Boot. Leb wohl, mein Netz. Leb wohl, mein Hirsefeld. Leb wohl, Grashüpfer. Leb wohl, Libelle. Auf Wiedersehen, mein Baum. Auf Wiedersehen, mein Feld. Auf Wiedersehen, Kürbisse. Auf Wiedersehen, Rinder. Unsere Kapelle. Mein Bett, meine Lampe. Herd, Topf. Leb wohl, mein Sonntagskleid. Auf Wiedersehen, meine Puppe. Meine Hütte. Tür. Dann fingen wir zu wandern an. Ich war dabei. Am Anfang war ich dabei. Ich war einer von ihnen. Wir waren 100 Seelen. Japanische Fischerdörfer sind nicht größer. Aber am Schluss war ich nicht mehr dabei. Sie haben mich nicht ausgestoßen. Ich habe sie verlassen. Wir gehen. Einer hinter dem anderen. Vorn geht der Älteste, hinten geht Susushi. Das war ich. Ich ging hinten, weil ich in der letzten Hütte gewohnt hatte. Und weil sie mich für besonders zuverlässig hielten. Ich und zuverlässig. Ich, der ich geflohen bin. Ich, der ich als Einziger am Leben geblieben bin. Alle anderen sind tot. Alle anderen haben sich selbst umgebracht. Nein, Sie irren sich nicht, mein Herr. Sie hören die Schritte von Leuten, die tot sind. Aber Sie sind erst seit einer Stunde tot. Ich höre Sie, als ob Sie um das Grab herumgingen, das ich aus der Erde kratze. Mein Grab ist bald fertig. Bald kann ich mich hineinlegen, dann werfe ich die Erde über mich und bin verschwunden. Dann kann ich niemanden mehr anstecken, auch Sie nicht, mit dem ich mich unterhalte. Jetzt kann ich Sie noch anstecken. Nehmen Sie sich in Acht vor mir, ich bin verseucht. Das Atom ist in mich hineingesprungen. Ach, Sie glauben nicht, dass ich Sie anstecken kann? Woher wissen Sie, dass ich es nicht kann? Waren Sie dabei? Ach so, Sie haben die Zeitungen gelesen. Wir halten nicht viel davon. Verzeihen Sie bitte, ich bin ein dummer, ungebildeter Fischer, das heißt, ich war es. Ich war es auch. Und ich... In viele war das Atom hineingesprungen, in alle, die Sie hier flüstern hören. Geben Sie Acht, dass es nicht auch in Sie hineinspringt. Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, mit dem ich rede, ich weiß nicht einmal, ob ich überhaupt mit jemandem rede, aber wenn mir nur einer zuhört, genügt es schon. Er wird es weitererzählen, was uns passiert ist. Den anderen, nicht mir. Den anderen Fischern und Fischerfrauen und Fischerkindern, nicht mir. Ich bin erbärmlich. Ich habe sie verraten. Ich bin der erbärmlichste von allen Menschen. Ich wollte mich retten, aber es ist mir nicht gelungen. Ich kann kaum noch meine Hände bewegen. Ich kann fast nicht mehr sprechen. Hoffentlich kann ich noch alles erzählen, was wir erlebt haben. Wir... Wir fuhren mit unseren Booten aufs Meer. Wir wollten den Thunfisch fangen. Wie jedes Jahr. Unsere Frauen brachten uns zum Hafen. Wie immer. Meine Frau begleitete mich auch. Lieber Mann, versprichst du mir, dass du genauso wiederkommst, wie du wegfährst? Ja. Ist euer Boot auch überholt? Ja. Werdet ihr auch nicht zu viele Fische fangen, sodass euer Boot kentert? Nein. Wirst du beten, wenn der Sturm kommt? Ja. Wirst du auch nicht einschlafen, wenn du wachen musst und die anderen sich ausruhen? Nein. Schwörst du mir, dass du wieder zurückkommst? Ja. Sag, ich schwöre es dir. Ich schwöre es dir. Und ich schwöre dir, dass ich dich in 3 Monaten genauso lieb haben werde wie heute. Danke. Du brauchst dich nicht zu bedanken. Ich schäme mich, wenn du dich für etwas bedankst, was ich dir versprochen habe, als wir uns kennenlernten. Ich danke dir für alles, liebe Frau. Ich dir auch. Ich danke dir für den Dattelpflaumenbaum, den du gepflanzt hast. Und ich danke dir dafür, dass du mich immer geküsst hast, wenn du aufs Meer fuhrst und wenn du wiederkamst. Mach's gut, liebe Frau. Mach's gut, lieber Mann. Wir fingen den Thunfisch. Wir fingen ihn in denselben Fischgründen wie immer. In der Nähe lag die Insel, wo sie immer ihre Versuche machen. Mit dem Atom, dem grünen Drachen. Aber das machte uns nichts aus. In den Zeitungen stand, dass sie uns schonen wollten, uns kleine Fischer. Wir dachten überhaupt nicht an die Leute mit ihren Versuchen. Wir dachten nur an unsere Beute. Wir sind arme Fischer. Ich, der ich hier versuche, mein Grab zu graben. Aber meine Fingerspitzen platzen, meine Nägel brechen ab. Ich stand Wache, als das Atom kam. Tsutsushi stand Wache, als der grüne Drache über uns herfiel. Ich schlief. Ich auch. Es war Nacht. Tsutsushi würde uns schon wecken, wenn seine Zeit um war. Er war müde. Er hatte viel gearbeitet. Wir alle waren sehr fleißig gewesen. Wacht auf! Was ist, Tsutsushi? Wacht auf! Wacht auf! Warum schreist du so? Wacht auf! Wacht auf! Wacht auf! Wie soll man schlafen können? Es hat geblitzt. Es kann nicht geblitzt haben. Der Himmel ist voll von Sternen. Es hat geblitzt, wie ich es noch nie habe blitzen sehen. Vielleicht war es ein Komet. Oder ein Scheinwerfer von einem Riesenflugzeug. Oder du bist eingeschlafen und hast geträumt. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe nicht geträumt. Aber obwohl ich wach war, habe ich gedacht, ich träume. Du hast geträumt. Aber jetzt träume ich. Ich sehe etwas, das es nicht gibt. Diesmal hat Tsutsushi recht. Es ist ein Ding am Himmel, das aus der Hölle stammt. Was ist das bloß für ein Ding? Das Ding ist gar kein Ding. Es ist ein Wesen. Es reicht vom Meer bis zum Himmel. Das Wesen frisst den Mond auf. Betet. Wenn ihr nicht beten wollt, bete ich für euch. Es ist zu spät zum Beten. Dazu ist es nie zu spät. Ich bete nicht mehr so, wie ich gebetet habe. Wie denn? Ich bete das neue Wesen an. Was ist das bloß für ein Ding? Das Ding ist kein Ding. Das Ding ist kein Wesen. Das Ding ist das Atom. Ich bete. Ich weiß nicht, was es ist. Ich sehe es nur an. Es ist etwas, das in diesem Augenblick seinen Kopf verliert. Ich bete. Hilf uns, Gott, dass uns das Atom verschont. Sein Kopf schwebt hinauf. Gott, hilf den Sternen, dass sie vom Atom verschont bleiben. Wenn das Atom die Sterne verschlingt, geht die Welt unter. Ich bete. Ich bete. Ich bete das neue Wesen an, denn ich sehe, dass es in diesem Augenblick einen neuen Kopf bekommt. Gott, hilf uns, dass uns das Atom verschont. Ich bete, ich bete, ich bete. Atom, Atom. In Nagasaki sah das Atom ganz anders aus. Gott, hilf uns. Wenn es aber doch das Atom ist. Wenn es das Atom ist, dann kann ich es nicht anbeten. Wenn es das Atom ist, dann verfluche ich es. Es ist das Atom. Es ist das Atom. Ich springe ins Meer. Ich tauche. Wenn ich unter Wasser bin, kann mich das Atom nicht einholen. Springe nicht. Warum nicht? Wer weiß, was mit dem Meer los ist. Was sollte mit dem Meer los sein? Vielleicht ist es verseucht. Ich springe trotzdem. Ich fürchte mich auf dem Boot. Das Boot ist klein. Das Meer ist groß. Vielleicht kann das Atom nicht überall hin. Halte ihn fest. Lass mich los. Bleib da. Du kannst überall sterben. Wir sind nass bis auf die Haut. Wenn das Meer verseucht ist, sind wir auch verseucht. Hilf uns, Gott, dass uns das Atom verschont. Hilf uns, Gott! Jetzt hat das Atom, oder was es ist, den Mond wieder ausgespuckt. Es ist alles halb so schlimm. Es ist so schlimm, wie es nur sein kann. Schlimmer kann es nicht werden. Hilf uns, Gott! Hilf uns! Hilf uns, dass wir nichts abbekommen haben. Genug gebetet. Wir müssen nach Hause. Mitten im Fischfang. Die halbe Beute schießen lassen? Wir müssen so schnell wie möglich nach Hause. Wir müssen uns untersuchen lassen. Lieber Gott. Wir müssen unsere Netze aus dem Meer holen. Lass sie, wo sie sind. Ohne Netz bin ich kein Fischer. Wir sind arme Leute. Besser arm als tot. Wir können auf nichts verzichten. Die Segel gesetzt. Kurs West. Damals beteten wir. Heute beten wir wieder. Ich, Suzushi, bete auch. Ich bete, Gott verzeih mir, dass ich die anderen Fischer, dass ich geflohen bin und nur an mich gedacht habe. Aber vielleicht hast du mich auch nur übrig gelassen, lieber Gott, damit ich die anderen Menschen warnen kann. Hört ihr, ihr anderen Menschen, die Leute meines Dorfes? Wir beten, wir wandern. Ich kann nicht mehr. Willst du fliehen? Ich bin ganz fertig. Keiner darf machen, was er will. Es ist ausgemacht, dass wir zusammenbleiben, bis wir sterben. Im Bergwald. Wie weit ist es noch bis dahin? 3 Stunden. Bald sind wir im Sumpf. Dann dauert es nicht mehr lange, bis wir im Wald sind. Und wenn sich nun einer im Sumpf verirrt und erstickt, ehe wir im Wald sind? Das darf nicht sein. Wir dürfen nicht zufällig sterben. Wir müssen uns selbst töten. Was haben wir eigentlich getan, dass wir uns töten müssen? Sind wir besonders böse gewesen? Wir sind genauso böse und gut gewesen, wie die anderen Menschen auch. Warum töten sich nicht die, die das Atom geworfen haben? Die tun es doch nicht. Irgendeiner aber muss es tun. Sonst gewöhnen sich die anderen Menschen an das Atom und meinen, dass es ganz in Ordnung ist, das Atom zu werfen. Weiter. Weiter. Weiter. Kurs West. Wie gut, dass wir Ostwind haben. Gut, dass wir überhaupt Wind haben. Wenn wir keinen Wind hätten, kämen wir nie aus dem Atom heraus. Solange es regnet, haben wir Wind. Aber bald regnete es, wie es noch nie geregnet hatte. Ich wünsche keinem von euch, die ihr mir zuhört, einen solchen Regen. Auch dem Elendesten unter euch nicht. Glaubt dem armen Suzushi, bitte, der sein Grab gräbt, um sich zu vertilgen, damit ihr nicht vertilgt werdet. Und der nicht weiß, ob er sein Grab fertig hat, ehe... Der Regen gefällt mir nicht. Warum nicht? Hast du schon einmal einen Regen gesehen, der nicht nass wie Wasser, sondern nass wie Öl war? Warum fragst du das? Fass einmal deinen Kittel an. Der Regen war kein richtiger Regen. Aber das wussten wir damals nicht, als wir nach Japan zurücksegelten. Heute weiß ich es. Und ich möchte es Ihnen mitteilen, mein Herr. Der Regen war Regen und kein Regen. Es war Atomregen. Das Atom wurde von den Stürmen über den Wolken 1000 Meilen weit geweht. Zu uns. Zu unserem Dorf, kann man sagen. Denn alle Männer unseres Dorfes waren in den Booten, auch die Greise, das ist bei uns so. Auch die Greise können anfassen, sie können zum Beispiel die Fische sortieren. Aber jetzt sortieren sie nicht mehr. Jetzt ist unser Dorf ganz leer. Die Türen von unseren Hütten scheppern, die Schlösser rosten, sie fallen von den Türen. Die Türen sind offen. Vielleicht hat eine arme Familie, die eine Hütte gesucht hat, meine Hütte gefunden und ist hineingezogen. Ich rufe ihr zu, geh aus der Hütte hinaus. Geh noch in diesem Augenblick aus meiner Hütte. Die Hütte, die einmal meine Hütte war, ist voll Atom. Ganz bestimmt. Mir macht keiner weiß, dass das Atom zu wandern aufhört. Ich habe Brot angefasst und das Atom ist ins Brot gekrochen. Ich habe mich ins Bett gelegt und das Atom hat sich dazugelegt. Ich wasche mein Bettzeug im Bach. Das Atom fließt im Bach zu meinem Nachbarn, der seine Wäsche wischt. Und wenn er sein Hemd anzieht... Wissen Sie übrigens, mein Herr, ob Ihr eigenes Haus nicht auch? Hat es neulich bei Ihnen geregnet, mein Herr? Haben Sie sich den Regen angesehen? Die Regentropfen sind nicht nur aus Öl. Sie sind auch ganz schwarz. Sie sind wie Asche, die nass geworden ist. Sie sind auch so heiß wie Asche. Wie Asche heiß. Wie Asche. Asche heiß. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, mein Herr? Woher der Regen über Ihrem Haus kommt? Aus einer Wolke, sagen Sie. Sicher? Aber woher? Wissen Sie es? Nein. Ich weiß es auch nicht. Kann es aber nicht sein, dass die Wolke oder das, was sie enthält, früher einmal über meiner Hütte gestanden hat. Und dann wehte sie oder das Zeug in ihr allmählich zu ihrem Haus. Und dann wurde aus der Wolke ein Regen. Und das gerade über ihrem Haus. Und so kam das zu ihnen herunter, was bei mir in der Luft geschwebt war. Ich kann nicht mehr rudern. Ich auch nicht. Keiner von uns. Wir haben zu lang gerudert. Der Wind hat uns verlassen. Unser Segel ist ein Vogel, der im Käfig sitzt. Die Windstille ist die Tochter des Atoms. Unsere Überfahrt dauert doppelt so lange wie sonst. Verzeihen Sie, mein Herr, dass ich sage, was ich denke. Aber ein Mann, der mit beiden Füßen im Grab steht, muss die Wahrheit sagen. Oder er sollte sich zu Tode schämen. Mit beiden Füßen? Ich habe schon viel tiefer gekratzt. Ich habe nicht aufgepasst. Ich sehe auch schlecht. Ich weine. Susushi weint. Männer dürfen nicht weinen. Männer, die weinen, sind keine Männer. Oder sind gerade die Männer, welche weinen, wirklich Männer? Und die anderen sind es nicht. Wie siehst du denn aus? Wie denn? Du hast lauter Bläschen im Gesicht. Meinst du siehst anders aus? Wir hatten allmählich keine Gesichter mehr. Wir hat nur noch Fratzen statt Gesichter. Mein Gesicht war eine einzige Blase. Meins auch. Ich konnte kaum noch meine Zunge bewegen. Meine Zunge war so groß wie mein Mund. Sushi. Ja? Du ruderst und ruderst und sagst nichts. Was soll ich sagen? Sag etwas. Ja, sag etwas zu Sushi. Sag etwas Gutes. Ich kann nur sagen, dass wir uns sehr beeilen müssen, nach Hause zu kommen. Was kannst du nicht sagen? Der Wind steht gut. Du lügst. Ja, ich lüge. Warum tust du das? Ich will euch Mut machen. Und dir selbst. Mir auch. Wie weit ist es noch bis nach Hause? Ewig weit. Wie weit, Sushi? Ich weiß es nicht. Schwindle nicht. Eine Woche. Ich habe Durst. Gib mir zu trinken. Ich gebe dir nichts mehr, du hast genug bekommen. Morgen kannst du wieder etwas haben. Gib mir zu trinken, oder ich schlage dich tot. Je mehr du trinkst, desto weniger können die anderen trinken. Ich schlage dich tot. Schlag mich tot, ich gebe dir nichts. Ich habe Hunger. Los, Sushi, gib mir etwas zu essen. Nein! Dann töte mich. Töte ihn nicht. Ich töte mich. Du bist verrückt. Alles an mir ist kaputt. Nur denken kann ich noch. Ich denke, einer weniger ist einer mehr. Er ist gesprungen. Er sinkt. Er ist nicht mehr zu sehen. Er hat es gut. Wir haben es gut. Wir haben es besser, seitdem er abgesackt ist. Noch ein Wort und ich ertränke dich. Gib her. Gib mir meinen Anteil von dem Fraß, den er nicht mehr schlucken kann. Ich warne dich. Gib her. Oder ich nehme es mir. Los! Ich gebe dir nichts und du nimmst dir nichts! Ach so, du willst alles für dich alleine haben! Da! Ich habe ihn aus dem Boot gestoßen. Ich habe gewusst, dass er nicht schwimmen kann. Ich muss ihn retten! Bleib hier! Ich habe ihn auf dem Gewissen! Wir brauchen dich. Wozu? Du musst uns nach Hause bringen. Ich habe sie nach Japan gebracht, aber heute habe ich sie allein gelassen. Ich habe etwas Gutes getan und ich habe etwas Böses getan. Das Gute hebt das Böse nicht auf, aber das Böse hebt das Gute auf. Ich hocke mich in mein Grab. Bald sind wir durch den Sumpf. Ich habe keinen Boden mehr unter den Füßen. Du hast Angst. Das ist alles. Der Älteste führt uns. Er kennt den Weg. Ich sink. Nimm dich zusammen. Der Boden ist fest. Du bist nur müde. Woher kennt der Älteste den Weg so gut? Er hat die Sumpfenten gejagt, wenn der Fischfang schlecht war. Was aus uns geworden ist, wenn wir wieder zu Hause sind. Falls wir überhaupt nach Hause kommen. Wir kommen nach Hause. Aber wie? Ich habe Schmerzen, wie wenn ich eine Frau wäre und Wehen hätte. Ich bin vollgrind. Damals, vor 9 Jahren, sind Leute, die unverletzt waren, mit einem Mal krank geworden. Und dann sind sie wie die Fliegen gestorben. Wir aber sind verwundet. sehr. Vielleicht können wir nicht mehr gehen, wenn wir gelandet sind. Vielleicht müssen wir kriechen. Wie damals die Leute in Nagasaki. Und sehen wie Eidechsen aus. Wie Eidechsen, die noch nie jemand gesehen hat. Wir sind ganz verbrüht. Wir sind nur noch Geister. Vogelscheuchen. Vogeldreck. Das Atom hat uns den Chaos gemacht. Unsere Boote kamen zurück. Wir ruderten nicht mehr. Ruderten die Boote selbst? Wir wissen es nicht. Wir landeten im Fischereihafen. Wie immer. Keiner sah uns, Gott sei Dank. Wir hatten Durchfall. Wir husteten Blut. Wir kamen kaum aus den Booten. Ein paar blieben ganz einfach in den Booten liegen. Keiner kümmerte sich um die Fische, die wir gefangen hatten. Wir waren keine Fischer mehr. Ich bin nicht so wiedergekommen, wie ich weggefahren bin. Liebst du mich nicht mehr? Schäm dich, dass du daran zweifelst, aber ich fürchte, dass du mich nicht mehr liebst, wenn du mich siehst. Ich kann dich nicht sehen. Es ist Nacht. Ich werde eine Kerze anzünden. Wie siehst du aus? Wie ein Mann, der den grünen Drachen getroffen hat. Was ist das? Vor 9 Jahren kam der grüne Drache schon einmal. Damals kam er auch zu dir, aber du kannst dich nicht mehr daran erinnern. Du warst noch zu klein. Du meinst, das Atom? Als deine Mutter noch lebte, erzählte sie immer von der Matte, auf der du lagst, als der grüne Drache zum ersten Mal kam. Er blies einen großen Wind vor sich her, der dich mit der Matte hochhob und wegtrug, weit, sehr weit. Als du wieder auf der Erde lagst, war die Matte so eng um dich gewickelt, wie wenn sie dein Kleidchen wäre. Das Atom ist in dich hineingefahren. Ich kann mir die Haut abziehen wie bei einem Pfirsich. Aber mein Fleisch ist nichts wert. Deine Haut ist ganz schwarz. Ich habe auch keine Haare mehr. Aber es ist doch kein Krieg. Sie haben Versuche gemacht. Kriegst du deine Haare wieder? Ich weiß es nicht. Wird deine Haut wieder richtig? Weiß nicht. Steckst du an? Kann sein. Und da kommst du in die Hütte. Hast du mir nicht geschworen, dass du mich bei meiner Rückkehr genauso lieb haben würdest wie bei meiner Abfahrt? Dich ja, aber nicht einen anderen. Warum bläst du die Kerze aus? Es war der Wind. Warum bist du aufgestanden? Ich meine, ich hole mir mein Taschentuch. Wo bist du? Hier. Warum sprichst du so leise? Ich meine. Es wird kalt. Warum hast du die Tür aufgemacht? Es war so heiß. Warum verlässt du mich? Weil ich mich vor dir fürchte. Weil ich an die Matte denke, die sich vor 9 Jahren um mich gewickelt hat, als ob sie mein Kleidchen wäre. Damals, bin ich nicht erstickt. Vielleicht ersticke ich jetzt, wenn du mich umarmen willst. Du ekelst dich vor mir. Ich will mit einem Mann zusammen sein, nicht mit einem Schatten. Der grüne Drache hat dich umarmt. Er macht Schatten aus den Menschen. Du bist auch ein Schatten. Oder wenn du jetzt noch keiner bist, bist du morgen einer. Schatten kann man nicht anfassen. Schatten können nicht lieben. Schatten kann man nicht lieben. Wo sollte ich jetzt hin? Ich hatte keine Eltern mehr. Die Frau, die nicht mehr meine Frau war, und ich hatten keine Kinder. Ich ging zum Fischereihafen zurück. Ich legte mich in unser Boot zu den anderen, die nicht an Land gegangen waren. Wir schliefen wie die Toten. Am nächsten Morgen. Am anderen Tag ging es uns schon etwas besser. Wir froren nicht mehr so sehr. Unser Fieber ging zurück. Unsere Augen waren kaum noch entzündet. Wir glaubten, wir wären über den Berg. Die einen von uns trauten sich nach Hause. Das waren die, die Frau und Kinder hatten. Die anderen gingen auf den Fischmarkt. Sie verkauften den Thunfisch, den wir gefangen hatten, als der grüne Drache zu uns kam. Wir dachten uns nichts dabei. Wir mussten den Thunfisch verkaufen, sonst wurde er schlecht. Wir lebten davon. Wir verkauften 2 Tage lang. Fische zu verkaufen, Fische, Fische. Unsere Fische sind billig, unsere Fische sind frisch. Fische zu verkaufen, Fische, Fischer. Fische zu verkaufen, Fische. Fische, Fische, Fische zu verkaufen. Fischer, ich rede mit dir. Was willst du? Ich will dich etwas fragen. Frage? Was war das für ein Fisch, den du mir gestern verkauft hast? War er nicht gut? Er war schlecht, ja. Er war sogar böse. Was hat er dir getan? Ich habe ihn nicht bei mir behalten. Das kann nicht sein. Er war so böse, dass ich ihn noch immer nicht bei mir behalten kann. Ich kann überhaupt nichts mehr bei mir behalten. Das ist furchtbar. Ich habe bald keine Galle mehr. Ich habe in meinem Leben schon manchen verdorbenen Fisch gegessen. Der Fisch, den du mir verkauft hast, Fischer, ist auch verdorben gewesen. Aber er war so verdorben, als ob ihn der Teufel vergiftet hätte. Der Teufel hat ihn vergiftet. Und da hast du ihn mir verkauft? Ich habe nicht nachgedacht. Du hast mich vergiftet. Du hast doch mein Kind vergiftet. Es ist 5 Jahre alt. Als ich von zu Hause weg war, lebt es noch. Jetzt ist es vielleicht schon tot. Ich habe dich vergiftet. Ich habe dein Kind vergiftet. Ich habe dein Kind getötet. Ich habe alle Leute vergiftet, denen ich von meinem Thunfisch verkauft habe. Leute! Esst die Fische nicht, die ihr gekauft habt! Leute! Kauft die Fische nicht, die auf diesem Fischmarkt verkauft werden! Bist du verrückt? Und so das Geschäft zu verderben. Besser das Geschäft verdorben als die Eingeweide verdorben. Wenn du mein Kind getötet hast, will ich wenigstens wissen, woran es gestorben ist. Was war mit dem Fisch? Ich glaube an keinen Teufel, es gibt keinen Teufel. Leute, fasst die Fische nicht an, die in unseren Körben liegen. Leute, fasst die Körbe nicht an. Du antwortest nicht? Fass mich nicht an, sonst stirbst du. Ich darf auch so. Wenn du mich anfasst, stirbst du doppelt. Fass ihn nicht an. Wer bist du? Dass du mich hindern willst, den Mörder meines Kindes zu töten. Ich bin der Vorsitzende einer Untersuchungskommission. Die Kommission hatte Apparate bei sich. Wir hatten noch nie solche Apparate gesehen. Die Kommission untersuchte uns mit ihren Apparaten. Sie untersuchte die Käufer damit. Sie untersuchte die Fische, die noch in den Körben lagen. Sie untersuchte unsere Körbe. Sie stellte fest, dass alles verseucht war. Sie sagte, dass alles radioaktiv wäre. Ich war auch radioaktiv. ich, der ich mich jetzt in mein Grab hineinlege. Ich fange an, die Erde, die ich ausgehoben habe, auf mich zu werfen. Die Kommission beschlagnahmte unsere Körbe. Sie stellte die Fische sicher. Sie nahm die Käufer der Fische fest. Sie ließ die Nichtkäufer frei. Sie lieferte die Käufer unserer Fische in Isolierbaracken ein. Uns auch. Auch mich. Mich, der ich jetzt schon beinahe ganz mit Erde bedeckt bin. Wir wurden beobachtet. Monatelang. Allmählich ging es uns etwas besser. Die Besserung nahm zu. Wir wurden fast wieder gesund. Wir wurden entlassen. Wir kehrten in unser Dorf zurück. Wir hatten einen langen Marsch. Als wir wieder in unserem Dorf waren, merkten wir, dass wir immer noch krank waren. Tagüber arbeiteten wir. Wir überholten unsere Boote und besserten unsere Netze aus. Wir flickten unsere Segel und aber nachts konnten wir nicht schlafen. Wir gingen vor unsere Hütten. Wir flüsterten viele Nächte lang. Keiner kommt zu uns. Alle schlagen einen Bogen um unser Dorf. Sie fürchten sich vor uns. Sie halten uns für aussätzig. Sind wir es nicht? Wir sind es. Die Kommission traut uns nicht. Wir müssen uns melden. Jede Woche. Wir werden untersucht. Die Ärzte finden nichts. Aber wir wissen es besser. Ich möchte nicht sterben. Du wirst nicht gefragt. Alles wird wieder so wie damals sein. Damals fragte mich mein Kind. Mutter, wo kommt das Rote Meer her? Mutter, wieso ist das Rote Meer im Himmel? Mutter, was ist jetzt dort, wo sonst das Meer ist? Mutter, wieso ist das Meer rot? Ein paar Tage später konnte ich mein Kind begraben. Ich konnte mein Kind nicht begraben. Warum nicht? Es war nicht mehr da. Wo war es hin? Weg war es. Luft war es. Danach fing ich an, anderen Frauen ihre kleinen Kinder aus den Wiegen zu stehlen. Ich wollte das wiederhaben, was ich verloren hatte. Ich glaubte, dass ich ungerecht behandelt worden wäre. Wir alle sind ungerecht behandelt worden. Heute stehlst du keine kleinen Kinder mehr. Aber nicht, weil ich besser geworden bin. Ich bin nur älter geworden. Ich bin auch älter. Ich bin älter, als ich an Jahren bin. Das Atom hat mich so alt gemacht. Als es auf die Erde stürzte, war ich gerade schwanger. Ich hatte eine Fehlgeburt. Mein armes Kind. Es sah wie ein Äffchen aus. Ich hatte schon einen Namen dafür. Einen schönen Namen. Wie sollte es heißen? Das sage ich dir nicht. Das sage ich niemandem. Sein Name ist mein Geheimnis. Auch mein Mann hat nie erfahren, wie mein Kind heißen sollte. Dein armes Kind. Vielleicht war es gut so. Wer weiß, was aus ihm geworden wäre. War es ein Junge? Warum fragst du danach? Jungens waren besonders übel dran. Sie werden übel daran sein, wenn sie Männer geworden sind. Sie heiraten, sie sind glücklich, ihre Frauen sind glücklich. Aber dann sind sie nicht mehr glücklich. Denn sie haben erfahren, dass ihre Männer keine Kinder machen können. Wer weiß, was wir im Bauch haben. Es wird gesagt, dass die Kinder keine richtigen Kinder sind, wenn sie aus uns herauskommen. Sie sollen Wolfsrachen haben. Keine Augen. Kein Hirn. Was sollen wir noch auf der Welt? Wir dürfen nicht mehr leben. Denn unsere Kinder sollen Menschen mit Mündern und ohne Wolfsrachen sein. Oder sie sollen überhaupt nicht sein. Ja, es war wie am jüngsten Tag. Es wird wieder wie am jüngsten Tag sein. Drachen schwirrten über uns. Sie werden über uns schwirren. Sogar die Toten waren verseucht. Sie werden verseucht sein. Der Phosphor in ihren Knochen strahlte den Tod aus. Es gab mehr Tote als Lebendige. Es wird mehr Tote als Lebendige geben. Es waren so viel Tote da, dass das Holz für die Särge nicht ausreichte. Das Holz wird für die Särge nicht ausreichen. In der Eile konnten nicht genug Bäume gefällt werden, aus denen man die Särge hätte schneiden können. Es waren keine Bäume da. Es werden keine Bäume da sein. Die Wälder waren verkohlt, die Häuser waren verkohlt. Die Leute flohen in die Flüsse, weil sie es in den glühenden Gassen nicht aushielten. Sie werden in die Flüsse fliehen. Aber auch die Flüsse glühten. Das Atom war in die Flüsse gesprungen. Es wird in die Flüsse springen. Das Atom war auch in die Ernten gesprungen. Im ersten Jahr waren die Ernten verdorrt. Im zweiten Jahr wucherten sie. Erst im dritten Jahr waren sie wieder in Ordnung. Das Atom wird in die Ernten springen. Unsere Kürbisfelder werden faulen. Unsere Rinder werden 1000 Meilen weit weglaufen. Man müsste Gott fragen, ob er mit dem einverstanden ist, was die Menschen aus den Menschen machen. Ja, wir wollen ihn fragen. Sofort! Frag ihn nicht. Warum nicht? Bringe ihn nicht in Verlegenheit. Gott ist nicht verlegen. Er wird um eine Antwort verlegen sein. Du lästerst Gott. Lästert er sich nicht selbst? Wir wollen ihn nicht lästern. Wir wollen ihn fragen. Wir wollen ihn Folgendes fragen. Was sagst du dazu, dass deine Kinder nackt in den Straßen herumlaufen, weil ihnen das Atom die Kleider auf dem Leibe versenkt hat? Was sagst du dazu, dass deine Kinder in deinen Bethäusern stehen, wie aus Stein, und atmen nicht mehr? Aber sie haben gerade gebetet, als ihnen das Atom den Atem abschnitt. Ja, das wollen wir ihn fragen. Und wie können wir ihn am besten fragen? Am schnellsten? Am zuverlässigsten? Indem wir zu ihm hingehen. Indem wir in den Bergwald ziehen und die Bäume anstecken. Und uns alle mittendrin. Dann werden wir erfahren, warum das Meer der Fischer ein Meer des Unrats und des Elends geworden ist. Warum der Thunfisch schön und fett ist, aber gleichzeitig der Mörder dessen, der ihn fängt und verkauft und isst. Warum? Warum? Warum? Halt! Halt! Wir sind da. Wir gehen in den Wald hinein. Wir werden unsere Fußsohlen ins Feuer halten und erfahren, ob es richtig ist, was wir tun. Der Älteste ist im Bergwald verschwunden. Wir werden uns ins Feuer knien und erfahren, ob wir feige waren, weil wir nicht mehr aushielten, was mit uns geschehen war. Die ersten von uns sind im Wald verschwunden. Wir werden im Feuer liegen und erfahren, ob wir gute Menschen waren, weil wir die anderen, die gesund geblieben waren, von uns befreiten. Jetzt sind wir alle im Wald. Auch Suzushi, der Letzte, ist im Wald. Wir werden im Feuer dörren und erfahren, ob wir gut waren, weil wir versuchten, ein Beispiel zu sein. Der Älteste verlässt die Spitze des Zugs. Er geht zur Mitte. Er sucht einen Reisighaufen. Er findet einen. Sie hörten Die japanischen Fischer von Wolfgang Weyrauch. Die Personen und ihre Sprecher waren Suzushi, Wolfgang Büttner, Ichito, seine Frau, Gertrud Kückelmann, Nao-san, der Dorfälteste, Erwin Kalser, Koshiro, Jochen Blume, Danjuro, Robert Graf, Haikuru, Schiffsjunge, Gerd Hauch, Taju, alter Fischer, Bobby Todd, Kikugoro, junger Fischer, Hans-Günther Michelsen, Ichikawa, Leo Bartischewski, Waki, ein Alter, Karl Simon, Danzo, Fritz Rasp, Toyura, Hans Klarin. Außerdem Gerd Andreas, Marielle Bartischewski, Erhard Rehm, Ellen Malke, Nina Adler, Adele Hoffmann, Hildegard Waldner, Claudia Bartke und Robert Michal. Regie Robert Michal. Sie hatten eine Produktion des Bayerischen Rundfunks.